nzoka ne makwela ehe, se makwela. Nazui yanga so se na bolingo mama, ehe ehe ehe. Lokumu ya mwesi nzoka ne lopete na mosabi, se makwela. Nazui yanga lelo ngomolonga ni mama, ehe ehe ehe. Lokumu ya mwesi nzoka ne makwela ehe. Pete na mosaki, se makwela. Nazui yanga lelo ngomolonga ni mama, ehe ehe ehe. Linzanza libonga dena langi ya solo talo da mwasi ya bongi na mobali. Linzanza libonga dena langi ya solo talo talo kumwa mwasi makwela. Mama, eh, eh, eh, eh. Lokumu ya mwasi nzoka ne.